Körper hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Auch Manar macht traumatische Erfahrungen von Sprachlosigkeit in Deutschland. Was soll ich jetzt machen? Dann habe ich das alles auf mein Handy geschrieben, zum Google-Übersetzer oder so, und habe ich den Arzt einfach so gezeigt. Für mich war es sehr, sehr schlimme Gefühl. Da wusstest du, du kannst nichts sagen, also sprachlos einfach, du kannst gar nichts sagen. An dem Punkt habe ich gesagt, nie. Ich muss jetzt was ändern. Ich muss jetzt die Sprache lernen, zuerst, bevor anders machen. Dass ich die Sprache lerne, damit ich, wenn ich in so einer Situation habe, also was erzählen kann. Das ist für mich ein sehr, sehr schlimmes Gefühl. Und in dem Moment habe ich angefangen, dass einfach jetzt erster Schritt Sprache lernen, damit ich weitergehen in dem Leben. Ohne Sprache kannst du hier ehrlich nicht machen. Sprache ist, war für mich am ersten Stelle. Habe ich auch auf meine Frauenberatungsstelle mich angemeldet und habe ich gesagt, meine Kinder brauchen Kindergartenplatz oder so, damit ich auch zu einem Kurs gehen und dann die Sprache lernen. Und sie waren auch sehr, sehr nett. Sie hatten mich viel geholfen. Diese Frauenberatungsstelle, sie ist immer noch im Kopf. Sie hat Bon Courage, ist die im Landkreis Leipzig. Sandra und Caro, sie hatten mir viel zu viel geholfen. Sie waren immer an meiner Seite. In 2 Monaten hatten von meinen beiden Kindern Kindergartenplätze gefunden. Und bin ich sofort danach zum Sprachkurs gegangen. Aber da war für mich nicht genug. Waren immer, deutsche Fernseher immer zu Hause an, egal, ob wir das gucken oder nicht, aber einfach hören, dass die Sprache immer hören. Dann, ja, die Kinder auch, meine Kinder hatten sehr schnell die Sprache gelernt. Sehr, sehr, sehr schnell. Dann, sie hatten auch mich viel geholfen. Die Frauenberatungsstelle in Leipzig nimmt Manars Probleme ernst und hilft ganz konkret beim nächsten Schritt. Kita-Plätze für die Kinder. Manar ist freigestellt, um Deutsch zu lernen. Später arbeitet Manar ehrenamtlich als Übersetzerin bei der Frauenberatungsstelle. Ihr Selbstbewusstsein als Frau in Deutschland, die sogar andere Frauen helfen kann, darf weiter wachsen. Schritt für Schritt kann Manar ihre Träume für ein eigenständiges Leben weiterverfolgen. Das Interviewgespräch mit Manar hat Hevi geführt, zurzeit Schülerin in Hamm und ebenfalls aus Syrien. Zwischen den beiden Frauen aus Syrien kommt es zum regen Austausch über Rollenvorstellungen und Vorschriften für Frauen. Also ich bin aus Syrien, Kobani, ich bin Kurdin. Ich bin 2015 nach Deutschland geflüchtet, aufgrund von Krieg, und bin seit 2 Jahren in Hamm. Und ja, ich bin jetzt hier in Deutschland, lebe mein Leben hier in Deutschland, mache meine Schule und jetzt mein Abitur und lebe ein viel freieres Leben, als was ich damals in Syrien gelebt habe. Obwohl ich ein Kind war, trotzdem kann ich davon reden, dass ich hier in Deutschland freier lebe, als ich als Kind in Syrien gelebt habe. Bei mir in der Heimat, als ich immer Fahrrad lerne, also ich wollte unbedingt Fahrrad fahren. Und meine Mutter hat mir auch immer gesagt, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Ich wusste aber nicht, warum ich als Frau kein Fahrrad fahren darf. Ich wusste das nie. Und dann, als ich nach Deutschland kam, hat mir eine deutsche Frau ein Fahrrad geschenkt. Aber ich konnte es nicht fahren. Ich bin 12 Jahre alt und ich kann kein Fahrrad fahren. So, ich sehe, wie alle anderen Mädels hier Fahrrad fahren können. Ich kann kein Fahrrad fahren. Ich habe dann Fahrradfahren gelernt und ich habe mich dann mit meiner Mutter darüber unterhalten, weshalb das nicht in Ordnung ist, als Frau Fahrrad zu fahren. Du kennst ja selber die Geschichte, ja, warum... Ja, ich weiß. Und die Antwort, also... Die Antwort dazu einfach... Du eine Frau bist oder du weil, ein Mädchen bist. Du genau. Bist gut, du, keine Ahnung, das ist von Jungs. Es ist immer, du bist eine Frau, du darfst das nicht. Er ist ein Junge, er darf das. Ni la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Also mein Vater, ehrlich gesagt, war auch immer an meiner Seite. Ab 17, 18, ja, ein bisschen geändert, weil er die Gesellschaft dabei ist, ja. Er konnte nicht einfach, er alleine anders von der Gesellschaft. Weil, ja, warum lässt du dein Mädchen so Beispiel ohne Hijab? Ja, ich darf das nicht. Ja, mein Vater hat mich nicht gedrückt, aber ich habe viel zu viel gehört danach und sie nerven mich. Beispiel, mein großer Bruder, er lässt mich nicht zur Schule gehen darf, weil ich kein Hijab getragen habe. Ja, dann habe ich entschieden, also Hijab tragen, besser als ich zu Hause sitzen ohne, also ich möchte auch weiter lernen, ich möchte nicht zu Hause sitzen. Du bist hier eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, unabhängig von einem Mann, unabhängig von anderen, komplett auf die Beine gestellt, machst du hier deine Arbeit, machst hier deine Prüfungen, hier auf deine Kinder aufpassen. Das wäre nicht deine Möglichkeit gewesen in Syrien? Oder hättest du, oder wie war das da in Syrien mit den zwei Kindern? Oh. Da, wie du gesagt hast, einfach eine Mutter bin ich, eine Putzfrau, also die Kinder aufpassen, der Wohnung aufpassen, den Gesellschaft einfach achten, damit die nicht schlechte Bild an dich als Frau haben. Ja, sonst kann ich nichts sagen. Ja, einfach so. Aber hier habe ich viele Möglichkeiten, habe ich also auch, kann ich sagen, denn du kannst einfach immer wegfinden, einfach immer einen Weg finden, damit du was sein konnte. Also es gab viele Möglichkeiten, sogar, dass wir als Frauen hier einfach Rechte haben, kann ich sagen. Ja, ja, viele Leute, sie hatten immer die alte Kopf von unseren Heimat haben, da sagen, ja, die Frauen, also nach Deutschland gekommen, sie hatten fast halbe Frauen, sie sind geschieden, sie wollen nicht mehr mit Männern sein und so. Ich weiß nicht, wann ich das sagen darf, aber nie. Das ist nicht, weil wir nach Deutschland gekommen sind, nie. Das ist, weil wir unsere Richter hier gefunden haben, weil wir, also, wir sind Menschen hier. Bin ich als Frau wie eher als Mann? Also wir sind Menschen. Da gab keine Frauen und Männer, ja. Also Rechte einfach. Wir haben einfach Rechte, können wir die Rechte hier einfach nutzen. Weil ist das unsere Rechte? Ja, als Frauen, sage ich mal. Dort, also ich weiß ja nicht, dort war es so schlecht, kann man nicht leben. Aber als Frauen, wir haben fast keine Rechte dort. Beispiel, wenn ich dort geschieden bin. Dann darf ich meine Kinder nicht haben. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Nicht, weil wir nach Deutschland gekommen sind, sondern weil wir unsere Rechte hier gefunden haben. Im Austausch zwischen Hevi und Manar finden wir einen wichtigen, vielleicht den wichtigen Punkt für ein erfolgreiches gesellschaftliches Zusammenleben, nämlich zu erleben, dass ich als Mensch Rechte habe, und zwar die gleichen, die alle anderen um mich herum auch haben. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, sagt das Grundgesetz, ebenso die Menschenrechte. Dies ist die Voraussetzung, dass ich als Einzelne in eben dieser Gesellschaft mein Bestes beisteuern kann, darf und will. Manar verwirklicht sich in Deutschland einen Kindheitstraum. Sie macht eine Ausbildung zur Busfahrerin. Sie ist die einzige Frau unter den Auszubildenden und ihre Kollegen sind zu einem großen Teil Männer aus Syrien. Ja, aber sie finden, kann ich die Gesichter immer jeden Tag lesen, dass die Frage immer noch dabei mit Fragezeichen, was machst du hier? Und wenn ich eine Frage von dem Unterricht antworte oder so neugierig, was Neues zu lernen, über Technik, über Busse und so, dann die gucken immer mich so komisch, warum hast du dieses Interesse oder was willst du von dieser Frage? Ja, oder wenn ich einen Kommentar von meinem Fahrlehrer bekomme oder wenn er sagt, das ja sehr gut oder hast du heute gut gemacht oder du fahrst heute gut, dann bekomme ich auch diese Frage im Gesicht. Also wie, die Frauen hatten also weniger Ahnung von diesem Arbeit, aber sie wissen nicht, dass ich viel Ahnung habe und ich wollte auch noch mehr lernen, damit ich die beste Busfahrerin zu sein konnte. Was machst du hier? Maria stößt auch in der deutschen Gesellschaft immer wieder an die Grenzen von Rollenvorstellungen bzw. Vorurteilen. Wie kann eine Frau mit Migrationshintergrund, eine Ausländerin in Deutschland, ein politisches Amt, Stellung und Funktion innehaben? Es ist eine Tatsache, dass ich noch nie so viel Rassismus und Diskriminierung in Deutschland erlebt habe, als das, was ich als Vorsitzende des Integrationsrates erlebe. Menschen, vor allem nicht mit Migrationsvorgeschichte, fällt dann schwer zu akzeptieren, dass man als Migrantin eine demokratisch gewählte politische Stellung hat. Wir waren als Integrationsrat in der Kritik geraten, wir haben ein paar Schwierigkeiten gehabt. Wir sind gut herausgekommen, aber eine bestimmte Partei hier im Stadtrat hatte Probleme damit. Und dann habe ich den Vorsitzenden der Ratsgruppe angeschrieben und gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich. Ich komme gern zu eurer Montagssitzung. Und da wurde ich eingeladen und seitdem weiß ich, wie Hexen sich gefühlt haben. Und so wie ich von den anderen Parteien kenne, wenn ich eingeladen wurde zu einem bestimmten Thema, weil die haben an einer Sitzung mehrere Sachen abzusprechen, da waren 15 Minuten, da musste ich ganz schnell ratter und dann bin ich gegangen. Aber an dem Tag bin ich über eine Stunde geblieben und alle haben Fragen gestellt. Nicht alle, viele. Und ich finde es total gut. Ne? Es kam von mir aus, dahin zu kommen. Und ich fand es gut, darüber zu sprechen, über die Schwierigkeiten, die es gab. Aber zu dieser Sitzung wurde jemand eingeladen, der davor gegen mich ganz viel intrigiert hatte. Und was weiß ich, nicht nur gegen mich, sondern gegen den Integrationsrat. Dieser Mensch, der auch im Integrationsrat ist, wurden dann eingeladen und der hat plötzlich, wir waren im Rahmen einer Parteibesprechung, eine Fraktionssitzung. Und dieser Mensch fing an, mich anzuschreien, zu beleidigen, ist er aufgestanden, mit dem Finger gezeigt und geschrien. Und es saß eine komplette Fraktionsratsleute saßen da und die haben alle zugelassen, dass ich so behandelt werde als Gast. Ich weiß jetzt, wie Hexen sich gefühlt haben. Durch ihr außerordentliches Engagement erlebt Maria hautnah die Schatten der Diskriminierung und den Horror persönlicher und struktureller Gewalt. Ihre Arbeit als Vorsitzende des Integrationsrats lässt Maria aber auch ein Ideal interkulturellen Zusammenlebens erleben, das sie sich erträumt hatte. Nämlich in aller Vielfalt und Verschiedenheit gemeinsam Kultur zu machen. Maria erzählt uns die erstaunliche Entstehungsgeschichte von Dark Waters, einer Symphonie der Flucht, und ihre positiven Erfahrungen im gemeinsamen kreativen Schaffen münden in einen Appell an Politik und Gesellschaft in Deutschland. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit und das ist wovon ich träume. Ich träume von dieser interkulturellen Gesellschaft, wo wir zusammen Kultur machen können, wo wir voneinander lernen. Ich möchte nicht nach Deutschland kommen und dass man von mir erwartet, jetzt hast du dich zu integrieren und Deutsch zu werden. Nein, ich erwarte Respekt, ich erwarte Neugier. Dass man mir sagt, wer bist du? Was kannst du? Was kann ich von dir lernen? Was kannst du von mir lernen? Lass uns besser werden, lass eine bessere Version von uns werden. Und ich finde auch in den futuristischen Filmen, das sind man wirklich Menschen. Das ist doch nicht die Hautfarbe, du siehst nicht, zu welcher Religion sie gehören oder was für sexuelle Orientierung haben. Das sind Menschen. Und das ist schön. Und das sind dann die guten Seiten, die ich im Integrationsrat erlebe, dieser Zusammenhalt. Und wie geht es inzwischen Mana, der Busfahrerin? Welches Resümee aus ihren Erfahrungen in Deutschland kann sie uns geben? Sehr, sehr, sehr schöne Arbeit. Geil, wenn du hinter dir, also die Lenkrad sitzt mit so Krise Fahrzeug und du guckst an die Leute und sie gucken immer dich. Du kannst die Gesichter im Straße sehen, obwohl das, also der Bus ist von Fahrschule und da steht der Logo, dass Fahrschule ist. Die gucken immer so. Ja, und manche, die geben mir so, also Zeichen, gut gemacht oder super gemacht. Also da gibt mir auch Motivation. Also ja, dann geh ich weiter. Ja, wenn ich so die Gesichter, die glückliche Gesichter sehe, dann gibt mir auch, da gibt mir auch Motivation, damit ich weitergehen. Also ja, da gibt mir auch so Energie. Ja, gib Gas, weiter. Ja, gib Gas. Weiter so, Mana. Auf ein neues, Maria. Euer Beispiel macht uns Mut. Und euer Vertrauen, dass eine gerechtere Gesellschaft möglich ist. Danke, dass ihr eure Geschichten und eure Erfahrungen mit uns teilt. Danke für euer Engagement. Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Wir Frauen, der Hörbar, und der interkulturellen Hammer-Interviews Mariama, Meriem und Claudia sagen jetzt Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören zu Hörbar am Dienstag, den 24. Juni um 21 Uhr im Bürgerfunk auf der Lippewelle. Diese Sendung und unsere heutige Playlist werden Sie bald über die Webseiten von Fuge, Radio Runde Hamm und Radio Continental Drift finden können. Danke fürs Zuhören. Apropos Playlist, wir wollen hier noch gerne erwähnen, dass zwei Titel unserer Playlist einem Soli-Album für Mädchen in Afghanistan von Underground Institute Hope for Her Future entstammen und ein weiterer Titel einem Soli-Album für KünstlerInnen in Palästina. Im folgenden Lied La Siguanaba hat die Künstlerin Sara Kuruchich aus Guatemala ein Volksmärchen umgedichtet, das auch in Deutschland nicht unbekannt ist, nur dass die zentrale Figur hier nicht La Siguanaba, sondern Lorelei heißt. Jedenfalls geht es um eine Frau, die, so heißt es, die Männer verführt und in den Tod laufen lässt. Ihr nennt sie ein Tier und eine Hexe, heißt es im Lied. Doch was sie getan hat, ist die patriarchale Gewalt der Gesellschaft bloßzustellen.